mich so zu sehen, wie mich keiner sieht. Und das alles zu ändern, weiß ich nicht wie. Denn jeder ist sein glückliches Schicksal schmiegt. Ich achte auf die Zeichen, die mir den rechten Weg weisen. Und wie es wirklich ist, kann man nicht in Worte beschreiben. Kann man mit keinem Scheiß vergleichen. Das Leben könnte so wunderschön sein, sich nicht zu verstellen und einfach zu sein, so wie man ist. Ich weiß, wie das ist. Wir greifen nach den Sternen, doch sie sind weit entfernt. Und ja, es ist wahr, wenn ich heute sag, ich wär lieber ein Star, einer von denen, die es wirklich verdienen. Am Ende aller Karte steht's doch alles in den Sternen geschrieben. Leben lang, ja nicht nach dem Traum, erfolgreich zu sein, der Beste zu sein. Wer will das nicht? Willkommen in der Wirklichkeit. Weniger auf den anderen Scheiß, weil das Geld nicht mehr reicht. Ganz groß rauszukommen, das wäre der Hammer, sich feiern zu lassen. Von allen Klammern, die ganze Menge schreit. Yeah, yeah, yeah, Zugabe mehr, was wär das für ein schönes Gefühl. Ich arbeite dran und will hoch hinaus, darum geb ich mein Bestes und glaube an mich. Irgendwann holt mich einer hier raus, aus diesem Loch. Kein Hartz IV oder ein Euro-Job-Gag, ich bin Spray. Einer von denen, die es wirklich verdient. Und doch steht's alles in die Sterne geschrieben.